Die südkoreanische Online-Zeitung Minjungi Sori brachte am 17. Januar einen Artikel, in dem der Präsidentin Park Geun-hye und ihren Kräften vorgeworfen wurde, die Untersuchung der extremen Korruptionsaffäre zu verhindern. In einem anderen Beitrag kritisierte die Zeitung den Ex-Generalsekretär der UNO Ban Ki-moon, der auf einer Pressekonferenz sein antagonistisches Verständnis für die Arbeiter geoffenbart hatte.